Mutter Erde, wenn die Stunde schweigt und die Stille tönend wird, nur ein Falter wonnetrunken erdabwärts irrt, wie das Brausen eines Meeres tönt die klare Luft, wie der Atem eines Gottes schwillt der Blumenduft. Und ich fühle mich der starken Erde tief verwandt, wie ein Kind, das seinen Weg zur Mutter fand, und ich schmiege mich an deinen dunklen Schoß, Erde, Mutter, fruchtbar, liebevoll und groß. Was ich liebe, heißt nicht Vater, sondern Mutterland. Mutterland, das alle Menschen gleich umspannt, das uns unsere Nahrung reicht in voller Saat und uns schlafend nimmt, wenn unsere Stunde naht.